Abschnitt 16 aus Abu Telfan oder die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 20. Kapitel. Um 7 Uhr trat der Afrikaner aus der märchenhaftesten Behaglichkeit in den sehr unfreundlichen dunklen Abend hinaus. Unter dem dreifach beruhigenden Einfluss des Töchterleins, der Pfeife und des koptischen Wörterbuchs hatte der Professor fest, aufrecht, aber gemächlich, wie es dem Mann und dem Gelehrten geziemt, in seinem Lehnstuhl Posto gefasst, und Leonard Hagebucher musste seine Aufmerksamkeit so sehr zwischen dem Lexikon und der zierlich umherhuschenden Serena teilen, dass ihm die Sekunden bis zum Dunkelwerden schnell und lieblich vorüberglitten. Mit der Dämmerung freilich kam die Erinnerung an jenen, welcher draußen vor der Tür wartete, stärker zurück. Leonard aß nicht bei dem Professor Reihenschlager zu Nacht, sondern nahm Abschied und sah auf seinem Wege zur Kesselstraße häufig über die Schulter nach dem Herrn van der Moog aus und blieb mehr als einmal stehen, wenn ein Männerschritt in der Dunkelheit hinter ihm erklang. Der Herr van der Moog trat ihn jedoch weder in der Gasse an, noch erwartete er ihn an der Haustür. Aber in dem Augenblick, als der Mann aus Abu Telfan den Schlüssel im Schloss seiner Stubentür umdrehte, erschien täuberig auf der Schwelle seines Gemaches, winkte und flüsterte: »Sidi, ich habe einen Gast, der Sie länger als eine Stunde bei mir erwartet.« Mit einem Sprunge stand Leonard in der Dachkammer des träumenden Schneiders, allein er fand sich wiederum nicht dem Herrn van der Moog, sondern einem gänzlich unbekannten älteren Herrn von militärischem Aussehen gegenüber. Eine trübe Lampe brannte auf dem Tische und verbreitete eine kaum ausreichende Helle durch das Gemach. Neben dem Tische saß der Gast des Paschas auf dem einzigen Stuhle des Paschas, erhob sich jedoch sogleich beim Eintritt Hagebuchers, machte eine kurze Verbeugung und sprach mit einer harten Stimme: »Mein Name ist Kind, pensionierter Leutnant der Strafkompanie zu Wallenburg. Ich komme im Auftrage eines von Ihnen gekannten Mannes, des Herrn van der Moog. Derselbe befindet sich augenblicklich in meiner Behausung ein wenig unpässlich und bittet Sie durch mich, Herr Hagebucher, ihm am heutigen Abend noch die Ehre Ihrer Gesellschaft zu schenken. Ich würde mich zu Ihrer Verfügung stellen und Sie sogleich zu ihm führen.« Der Mann hatte etwas absonderlich Rostiges an sich und die Anrede war nur mit einem Stück brüchigen Eisen, welches einem vor die Füße geworfen wird, zu vergleichen. Doch in atemloser Aufregung erklärte sich Leonard auf der Stelle bereit, dem Rufe seines Befreiers Folge zu leisten und lieh seinen überströmenden Gefühlen mehr Worte, als es sonst seine Art und Gewohnheit war. »Es ist gut, gehen wir«, sagte der Leutnant, drückte den Hut auf den Kopf, nahm den Stock unter den Arm, schritt mit einer zum Folgen einladenden Handbewegung aus der Tür, kommandierte auf dem Vorplatze Licht und ließ den ängstlich vorschnellenden Schneider, der sich in seiner Gesellschaft keineswegs wohlgefühlt zu haben schien, mit der Lampe voraus Trepp ableuchten. In der Gasse deutete er zur Rechten, kommandierte den Pascha in das Haus zurück und schritt weiter wie ein Mann, der die Kunst, jemanden abzuholen, auf ihr allereinfachstes Prinzip zurückzuführen wünscht. Vergebens versuchte Leonard es noch einige Male, den schweigsamen Mann in ein Gespräch zu ziehen. Der Leutnant ließ sich auf nichts ein und antwortete auf jede Frage: »Ich bin in dieser Hinsicht nicht beauftragt und kann Sie nur an den Herrn van der Moog selbst verweisen.« Auch seine Schritte beschleunigte er nicht der Ungeduld des Afrikaners gemäß. Im ruhigen Marschtempo führte er den Begleiter einen weiten Weg quer durch die Stadt bis zu den Teichen, von welchen aus die Residenz in Feuersgefahr mit dem nötigen Wasser versehen wurde. Hier in einer ziemlich neu angebauten und verrufenen Gegend stand zwischen halb verwüsteten Gärten, Lehmgruben, Schutthaufen, Zimmerplätzen das öde, kahle, ungetünchte und unbemalte Haus, in welchem der Ex-Leutnant der Strafkompanie wohnte, und nur ein Mann wie er konnte hier seinen Aufenthalt nicht ungern nehmen. Eine steile, neue, aber doch gebrechliche Treppe führte der Bote des Herrn van der Moog seinen Begleiter hinauf und riet ihm, sich links zu halten, denn es fehle der Bequemlichkeit rechts ein Geländer und es sei bereits ein junges, unvorsichtiges Mädchen hier zwei Stockwerke tief hinuntergestürzt und habe das Rückgrat gebrochen. Auf dem dritten Absatz sprach der Leutnant Kind: »Hier!« ergriff die Hand Hagebuchers und leitete ihn durch die tiefste Finsternis zu einer Tür, welche er ohne anzuklopfen öffnete. Ein schlecht erhelltes Zimmer, welches in keinem Stücke sich mit dem Gesamteindrucke des Hauses in Widerspruch setzte, einige schlechte Gerätschaften, ein eisernes Feldbett, über welchem ein Offiziersdegen an der Wand hing, auf dem Bette die Gestalt eines Mannes, der sich in seinen Kleidern darauf hingeworfen hatte. Der Herr van der Moog. »Da sind Sie endlich«, rief Leonard Hagebucher, »gelobt seien alle Mächte, an welche Sie glauben.« Er beugte sich nieder und der Liegende richtete sich halb empor und reichte dem Manne aus dem Tumurki-Lande eine heiße Hand zum kräftigen Druck. »Wie ein Mädchen nach dem Bräutigam, so habe ich mich nach Ihnen gesehnt, van der Moog. Jetzt habe ich Sie endlich, und Sie sollen mir diesmal nicht so entgehen wie damals in Khartoum. Und Sie sind also doch ein Deutscher. Wahrlich, es war nicht recht, erst einem armen Teufel einen so großen Dienst zu leisten und sich sodann schroff und grob wie jeder andere Deus ex machina von neuem in die Wolke zu hüllen.« »Habe ich Ihnen einen Dienst geleistet? Glauben Sie, heute in dieser Stunde wirklich noch mir für meinen zufälligen Besuch der Hütten von Abu Telfan dankbar sein zu müssen?« fragte Herr van der Moog mit einem wilden Lachen. »Ja, dann war es in der Tat unrecht, dass ich mir nicht als Erlöser und Befreier von Ihnen die Hand küssen ließ. Dann bitte ich dafür demütigst um Verzeihung und werde Ihnen alle nur mögliche Genugtuung für meine früheren Unterlassungssünden geben. So habe ich Ihnen wirklich einen Gefallen getan, als ich Sie jener schwarzen Hexe abkaufte? So haben Sie mich nicht seitdem tausendmal in den tiefsten Abgrund für mein zudringliches Eingreifen in Ihr Geschick verwünscht? Sie segneten mich, während ich mir häufig in stillen Stunden Gewissensbisse wegen meiner Handlung machte. Das ist wunderlich, sehr wunderlich, und ich könnte fast Ihnen nun meinen Glückwunsch abstatten, wenn es mir nicht immer noch unglaublich erschiene.« Leonard Hagebucher hatte einen Stuhl an das Lager des so bitter redenden Mannes gezogen und sagte jetzt merkwürdig ruhig: »Lieber Herr, als Sie mich zu Abu Telfan fanden, lag ich als ein Blödsinniger auf Ihrem Wege. Damals brachte Sie der Zufall zu mir, und mit dem letzten Hauch meiner Kräfte rief ich Sie an, als Sie über mich wegtraten. Durch Ihre Hilfe wurde ich gerettet und habe, mit großer Mühe freilich, die Bruchstücke meiner europäischen Existenz wieder aneinander gekittet. Was ist das nun heute? Haben wir die Rollen jetzt vollständig getauscht? Es ist kein Zufall mehr, was uns in diesem Augenblick abermals zusammenführt. Sie sind krank und rufen mich, wie ich Sie damals rief. Lassen wir also alle weiteren Erörterungen des Vergangenen. Hier bin ich, Mann, was soll ich für Sie tun? Was kann ich tun, um Sie aus Ihren Ketten zu befreien? Sie verleugneten mir früher Ihre Nationalität. Werfen Sie jetzt alle Verkleidungen weg. Wir wollen einander klar in die Augen sehen, und ich denke, wir haben beide eine Schule hinter uns, welche uns vor aller Verwirrung in die Phrase schützt.« »Ei, ei, Kamerad, wie besonnen«, rief der Herr van der Moog, sich jetzt ganz von seinem Lager erhebend. »Aber Sie wissen doch nicht, wie sehr Sie recht haben. Geben Sie mir noch einmal Ihre Hand. Da, ich grüße Sie herzlich, und daheim im Tumurki-Land wird alles wohl sein, und die alten Freunde und Bekannte werden in aller Liebe Ihrer gedenken. Nun, vielleicht findet sich doch noch eine Zeit für diese gemütlichen Erinnerungen. Jetzt aber, ohne Phrase, wie Sie trefflich bemerken, o Leonard Hagebucher, ich habe Sie nötig, und deshalb rief ich Sie. Sie sollen erfahren, wer ich bin und wer ich war. Aber es gehört mehr dazu, als Sie sich augenblicklich träumen lassen. Reden Sie jetzt, Leutnant.« Der Leutnant Kind hatte bis zu diesem Moment mit untergeschlagenen Armen am Tische gelehnt und nicht durch eine einzige Bewegung oder Muskelzuckung angedeutet, dass das Gespräch zwischen den beiden anderen Männern auch für ihn einen Sinn habe. Nun schüttelte er sich ein wenig und sprach gegen die Wand oder vielmehr, als ob er seine Erzählung an den Degen über dem eisernen Feldbett richte. »Um von mir anzufangen, Herr Hagebucher, so bin ich gewöhnlicher Leute Kind aus einem Kleinbürgerhause in hiesiger Stadt und habe keine Gelehrte oder auch nur ausreichende Erziehung genossen. Ich bin ein Friedenssoldat gewesen und habe nur einmal in meinem Leben Feuer im Ernst kommandiert. Fürs Militärwesen hatte ich eine Vorliebe, weil es ein pünktlicher und ordentlicher Stand ist und man sich drin reinlich und nach der Uhr halten muss. Und weil es keinen anderen Stand gibt, in welchem man seine Pflicht und Schuldigkeit so weit und klar vorauskennt. Bin also Soldat geworden nach meiner Natur und wenn ich kein kluger und gelehrter Mann war, so konnte ich doch lesen, schreiben, rechnen und nach den Kriegsartikeln stillstehen oder marschieren. Damit brachte ich es im Verlaufe der Zeit und, wie gesagt, durch angeborene Ordentlichkeit, Pünktlichkeit und Adrettität zum Feldwebel. Dafür passte ich und weiter ist mein Wunsch nicht geflogen. Als Feldwebel nahm ich eine Frau und weiß heute noch nicht, wie ich dazu kam, einen anderen Menschen so lieb zu haben, denn im Grunde bin ich leider Gottes ein harter Mann, das weiß ich, und habe wenig Freude am Leben und das ist auch meine Natur. Ich liebte aber mein Weib wie mir selbst zum Trotz und sie musste es wohl zuletzt merken, wie lieb sie mir war, obgleich es sicher schwer zu merken gewesen ist. Sie war eine gute Frau, wie die meisten, welche man anständig behandelt. Jetzt ist sie tot, und mein Kind ist auch tot. Ich aber weiß nicht, ob das mir recht ist oder ob es mir doch noch das Herz abfressen will. Ich habe mich wenigstens auf das Letztere mit bester Fasson eingerichtet, und so mag es kommen, wie es will. Mein Kind habe ich auch lieb, und als es noch ganz klein war und auf meinem Schoß saß, da habe ich auch wohl Stunden gehabt, in welchen ich die Welt ebenso rosenrot und golden sah, wie die anderen Leute, welche der Herrgott nicht so aus Holz und Leder machte wie den Feldwebelkind. Ein Junge hätte wohl besser zu mir gepasst, allein ich nahm auch das Mädchen dankbar hin, und ein schönes Mädchen ist's geworden. Viel zu schön und fein für unser einen. Was ist der Mensch, wenn er sich nicht etwas Rechtes zu sein dünket in allen Stücken, wenn er nicht das Geringste verrichtet, als ob er die allergrößeste Ehre damit einlegen müsse? Ein armseliger Tropf ist und bleibt er, und ob ich gleich nur ein Friedenssoldat gewesen bin, so habe ich doch sowas mein ganzes Leben lang nicht an mich herankommen lassen. Keiner hat mir was vorwerfen dürfen. Wenn der Mensch einmal seiner Natur nach ein Militär ist, dann soll er seine Ehre so blank halten wie seine Knöpfe mit dem Wappen seines Landesherrn und kein Stäubchen soll er dulden, so wenig auf seiner Renommee als auf seiner Uniform. Es schickt sich nicht, ein Lump zu sein, und was sich nicht schickt, das mag Gott nicht in der Welt und der Oberst nicht im Regiment leiden. Glaubt's, ihr Herren, es muss hinaus, wie es sich auch sperrt und wehrt. Alles zu seiner Stunde, mag ihm längere oder kürzere Frist gegönnt sein. Stand also mit dem Herrn Baron von Glimmern in einer Kompanie in der wilden Zeit des Prinzen Reinald, und dem Baron hatte ich es zu verdanken, dass ich das Portepee und den Posten als Leutnant der Strafkompanie zu Wallenburg bekam, einen bösen Posten, den man eben nur an Leute unserer Art vergibt und der mir eben wie eine Kette mit eiserner Kugel an den Fuß gelegt wurde, obgleich er meiner Frau eine Seligkeit war, denn sie wuchs um einen Fuß über alle ihre Gevatterinnen hinaus. Es ist aber nicht ihr und mir, sondern unserer Tochter halber geschehen, dass man uns so über unseren Stand erhöhte. Der Herr Oberleutnant von Glimmern hatte sie in meinem Quartier, wo er sich gern und häufig in dienstlichen Angelegenheiten zu schaffen machte, kennengelernt Und es war ein reinliches, sauberes, hübsches Frauenzimmer, das steht fest, war aber bereits fest genug versprochen und hatte ihren Schatz lieb. Der Soldat soll nicht rechts und nicht links gaffen, sondern geradeaus sehen. Das hat sein Gutes für den Dienst, kann aber für den Menschen allerdings Unbequemlichkeiten mit sich bringen, und für mich brachte es diesmal das Allerschlimmste. Des Mädchens Bräutigam ist ein stattlicher, ehrlicher Bursche gewesen. Ein Schreiber bei dem Gerichtsrat Fehleisen hat alle Aussicht auf eine gute Versorgung gehabt und wäre auch wohl vom Militärdienst freizumachen gewesen, wenn das in meinem Kopf gepasst hätte, allein es passte nicht. Ich setzte ihn auf meinen eigensinnigen Kopf und verlangte, der Adolf solle seine Zeit dienen, so gut als jeder andere. Denn es war meine Meinung, es könne eigentlich niemand ein ordentlicher Hausherr oder Hausvater sein, ohne vorher in Reih und Glied gestanden zu haben, und dass ich meinen Willen bekam, verstand sich von selber. Zur richtigen Zeit wurde der junge Mensch eingestellt. Um die bösen Gesichter zu Hause kümmerte ich mich wenig, und in der Kompanie ging es, wie es sich gehörte, so dass der Junge mir von Tag zu Tag mehr ans Herz wuchs. Wir, das heißt der Herr Leutnant Fehleisen und ich, hatten ihn noch ein halb Jahr hier in der Residenz in der Zucht. Dann kam meine Versetzung nach Wallenburg, und weil ich meinen Kopf in Betreff des Adolfs aufgesetzt hatte, so setzte jetzt meine Frau ihren in Betreff des Mädchens auf. Da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben schwach und ein erbarmungswürdiger Narr gewesen. Wir zogen ab, ich mit meinem Portepee und meine Frau mit sehr hoher Nase, und ließen das Kind hier zurück, und ich glaube, wenn meinem Weib die Hand, welche sie dem Mädchen zum Abschied gab, vom Arm gefallen wäre, sie hätte es nicht für eine üble Vorbedeutung genommen. Die Herren kennen Wallenburg. Vor Anno 13 war das Ding eine Festung mit Wällen und Gräben, Vorwerken und bedeckten Wegen, kurz allem Zubehör. Davon sind heute nur ein paar Hügel und Wasserlachen und das Landeszuchthaus samt der Station der Strafkompanie übrig geblieben. Wer es wollte, konnte es sich in dem Nest ganz gemütlich machen, und also tat ich mit meiner alten und meinen wilden Kerlen. Es war nämlich ein Dienst, der seine Meriten hat für einen, so sich mit Liebe an ihn hingibt, und weicher wird man nicht durch denselbigen. So wurde ich das Kind eher aus den Gedanken los, als ich schickte, bildete mir etwas ein auf meine Disziplin und nannte das, was andere anders nennen mochten, Pflichterfüllung. Ja, ich habe meine Pflicht erfüllt, nur meine Pflicht, nichts als meine Pflicht. Kann's kurz machen mit meinem Rapport, Herr Hagebucher. 8 Monate, nachdem ich meinen Posten angetreten hatte, grad als die Engländer, Türken und Franzosen ihren großen Krieg gegen den Russen anfingen, haben sie mir den Adolf dienstlich zugeführt, wegen Insubordination stand im Zettel, und ich war natürlich wie ein wildes Tier, habe dem Jungen entgegengeflucht wie ein rechter Kannibale und ihm ins Gesicht zugeschworen, nie soll er ein solcher Halunke, der seinem Stande, seiner Ehre und seinem Namen so große Schande antun könne, mein des Leutnants Kind Tochtermann werden. Das hat mich wohl gewundert, wie kalt er's nahm. Allein ich schob's nur auf die unmenschliche sittliche Verderbtheit, denn der früher so alerte und helläugige Junge war wie ein Stück Stein, wie ein Klotz. Sagte, es sei gut, alles sei ihm schon recht und das Totschießen wär ihm's liebste. Hätte ich oder mein Weib den unglückseligen Tropf nur zu behandeln gewusst, so wär wohl noch alles gut zu machen gewesen. Aber 2 Gänse können nicht dummer sein, als wir 2 Alte waren. Ja, nachher, als wir uns die Haare zu raufen hatten, sind wir klug genug gewesen. Denn was hat der Narr gemeint? Geglaubt hat er, es sei ein abgekartet, niederträchtig Spiel gewesen mit der Leutnantschaft zu Wallenburg und dem Abzuge aus der Residenz. Geglaubt hat er, der Feldwebelkind habe seine Seele und seiner Tochter Leib für ein paar Epauletten an den Satan verkauft. Pfui, Teufel, Teufel! Seht ihr, Herren, da hängt der Degen mit der silbernen Troddel über meinem Bett. Und ich sage euch, wer an der Schlafsucht leidet, der mag sich unter das Wahrzeichen legen und von dem träumen, was ich noch zu rapportieren habe. Sind also der Adolf und ich einander gegenübergestanden und hat jeder auf den andern mit den Zähnen geknirscht und ihn zwischen den Zähnen eine Kanaille geheißen bis zum nächsten durchlauchigsten Namenstage. Der Herr van der Moog kennt die Gewohnheit und Sitte, dem Herrn Hagebucher will ich sie sagen. An diesem durchlauchtigsten Namenstag wird nämlich immer dieser oder jener von dem in die Strafkompanie Eingestellten, so es nicht so arg machte, wieder in Gnaden gesetzt und so auch das Mal. Kommt also der Herr Baron von Glimmern als Adjutant mit Extrapost aus der Hauptstadt nach Wallenburg, die Liste zu verlesen, und steigt natürlich in meinem Quartier ab. Wir frühstücken miteinander und meine Alte weiß nicht wohin aus Seligkeit über die Ehre. Und der Herr Baron sind affabel und heiter genug, bringen Grüße von unserem Kinde und diskutieren aufs Freundschaftlichste von allem, was der Tag gibt. Nachher rücken wir aus in den Hof der Kaserne, blank und propre, und ich denke auch, es ist mein Ehrentag und ich kann Ehre mit allem einlegen, außer meinem Familienunglück, dem verbissenen, dummtrotzigen Adolf. Gut, da steht der Adjutant in Gala vor der Front, meine Kerle stehen wie die Bilder und jeder meiner Unteroffiziere hat nach dem Reglement die Kugel im Lauf. Der Tambour schlägt seinen Wirbel, der Herr von Glimmern sagt, was unter diesen Umständen immer gesagt wird, entfaltet sein Schreiben, liest seinen Namen und der feierliche Moment soll mit einem dreimaligen Vivat auf den allergnädigsten Landesherrn, welches der Adjutant auszubringen hat, zu Ende kommen. Das ist geschehen. Ich kommandiere, präsentiert's Gewehr. Der Tambour wirbelt zum zweiten Mal und die Kompanie schreit dreimal Hurra! Alles nach dem Reglement. Das Reglementswidrige kam erst nach dem dritten Ruf, denn da ist der Adolf aus dem Glied vorgesprungen, hat auch scharf geladen gehabt, legt auf den Herrn Baron an und drückt ab. Der Knall ist in jedem Ohr wie ein Erdbeben. Der Adjutant greift nach der Brust, taumelt und überschlägt sie auf den Boden. Der Adolf ist aber auf ihn los wie eine Bestie mit dem Bajonett. Was tut der Mensch, wenn er in solchem Augenblick nicht hört und sieht? Weiß es nicht. Der Leutnant der Strafkompanie kommandierte Feuer. Zwei Korporale drücken ab, dass auch der Adolf seinen Sprung in die Luft tut und sich rückwärts in seinem Blute überkugelt. Und das war wieder nach dem Reglement, Herr Hagebucher. Ich habe nachher Zeit genug gehabt, darüber nachzudenken. Es war ganz nach den Kriegsartikeln und niemand hätte seiner Pflicht und Schuldigkeit besser nachkommen können als ich damals. »Es ist furchtbar, furchtbar«, rief Leonard tief erschüttert. »Aber noch schlimmer fast ist der Ton, in welchem Sie das alles erzählen.« »Oh nein«, sagte der Leutnant kopfschüttelnd, »der Ton ist ganz richtig. Wo soll ich einen anderen dazu herkriegen? Auch das Schlimmste kommt eigentlich noch nach.« Der Adolf war tot, so tot, wie es ihm nur sein ärgster Feind oder sein bester Freund wünschen mochte. Den Herrn von Glimmern aber hub man wieder auf vom Boden und es fand sich, dass ihn eine Wendung des Körpers oder die Vergoldung der Uniform oder sonst etwas besser vor einem solchen Mordanschlag und vorzeitigen Ende geschützt hatte als sein Gewissen, sein Herz und seine Ehre. Natürlich wurde ein Gericht über die Sache zusammenberufen und lassen Sie mir jetzt die Fortsetzung und was sonst noch zu sagen und zu erklären sein wird, sprach der Herr van der Moog und wendete sich von seinem Lager an Leonard Hagebucher. Ich bin sehr beteiligt und mein Vater ist als Rechtsbeistand zugezogen worden. Der Afrikaner griff mit bebender Hand nach der Lehne seines Stuhles. »O Frau Claudine!« 21. Kapitel. Der wilde Jäger, der um Affen und junge Meerkatzen einzuhandeln nach Abu Telfan gekommen war und sich damals Cornelius van der Moog nannte, saß jetzt aufrecht auf dem Feldbett des Leutnants Kind, rieb sich die Stirne, kratzte sich hinter den Ohren, fuhr durch das wirre Haar und sagte, während Leonard Hagebucher ihn nicht mit den zärtlichsten Gefühlen anstarrte, »Es würde vergeblich sein, es länger abzuleugnen. Ja, Compagno, ich bin der Sohn jener alten Dame, welche Sie eben nannten. Ich bin der Sohn des Rats Fehleisen, welcher mit über den Leutnant zu Gericht saß. Bleibt ruhig, Kind, ihr habt mich gerufen und hier bin ich, nun habt ihr mich aber auch zu nehmen, wie ich bin.« Etwas in Salvaticato, wie wir es in der Lingua Franca nennen, etwas verwaldmenscht. He, Hagebucher? Nun, Herr Leonard, wie erscheine ich euch? Das ist ein Aufsteigen aus dem Boden, behängt mit Wurzeln und Erdklößen, mit Moos und vermodernden Blättern? Würde es nicht besser sein, wenn wir den Kopf wieder zurückzögen und von neuem in die Tiefe versenken? »Noch steht es bei euch, in dieser Nacht schon kann die Bestie verschwinden, wie sie kam. Was ist Ihre Meinung, Freund Hagebucher?« Leonard nagte kurzatmend an der Oberlippe. »Das also war die Hoffnung der Frau Claudine? Also davon sangen die Tropfen an dem stillen Mühlrade in dem zauberhaften Waldfrieden? Wie tückisch falsch, wie verlogen, verlogen!« Der Afrikaner sah den Wald um die Mühle, wie er ihn so oft gesehen hatte, in zwei Frühlingen und Sommern. Er sah die wilden Rosen den edleren Geschwistern über den Zaun des kleinen Gartens die Hände reichen. Er hörte die Drossel und den Vogel Fink fern im Gebüsch und sah das feine Haupt der Greisin an dem niedern Fenster. Er blickte tief in das ruhige Herz der Mutter und vernahm seinen leisen Schlag. Er lebt und wird wiederkommen, und dann erst ist alles gut, und dann erst sind der wahre Friede und die wahre Schönheit zurückgekehrt. Verdammt, da qualmte die Lampe des Leutnants Kind auf dem leeren Tische und stellte die Welt in das rechte Licht. Hier grinste die Wahrheit von den kahlen Wänden und die schwarze Winternacht, die in das Fenster sah, die log nicht und der Degen des Leutnants über dem zerwühlten Bett log auch nicht. Ein Tropfen Blut zog sich langsam an der Klinge abwärts und hing an der Spitze, dicht hinter dem Haupte des Sohnes der Frau Claudine. Und Leonard Hagebucher sah auf die Klinge, sah auf den Leutnant und sah auf den Herrn van der Moog und sprach, »Herr von Fehleisen, ich habe in Abu Telfan wenig Gelegenheit gehabt, die alten europäischen gesellschaftlichen Lügenhaftigkeiten zu üben und auszubilden. Und so sage ich Ihnen, wenn ich die Macht hätte, so würde ich Ihnen auf allen Wegen, die zu Ihrer Mutter führen, entgegentreten, ehe Sie Ihr volles Recht an jene heilige Stelle mir klar und deutlich bewiesen hätten.« »Ich bin Ihnen unendlichen Dank schuldig, aber Ihre Mutter tat doch noch ein Größeres an mir, und ich will Sie in Ihrem Frieden schützen, solange ich kann. Viktor, wo ist Ihr Recht an Ihre Mutter? Wo ist nach so langen Jahren der Abwesenheit Ihr Geleitsbrief zu ihr? Sie haben eine Frage an mich gestellt, welche ich nur beantworten kann, wenn ich die Geschichte Ihres Lebens ganz kenne.« »Reden Sie also, und ich werde Ihnen sagen, was Sie zu tun und was Sie zu lassen haben.« »Hört Ihr es, Leutnant?« rief der Herr van der Moog. »Der dort ist seiner Sache nicht so gewiss als Ihr, und da er doch mehr als wir über den Parteien steht, so wollen wir auf seine Stimme im Rate hören und den Besen nicht ohne seinen Konsens aus der Ecke holen.« »Wir haben ihn dazu gerufen«, sprach der Leutnant Kind mürrisch. »Erzählen Sie ihm das Nötige und lassen Sie uns weitergehen.« »Höret und ergötzt euch, Don Leonardo«, rief Viktor von Fehleisen. »Meine Mutter kennt ihr, mein Vater war ein Mann der römischen Virtus, und was ich bin, das will ich euch jetzt klarzumachen suchen. Reden wir aber zuerst von den Toten.« »Mein Vater war ein strenger Mann der Arbeit, der peinlichsten Rechtlichkeit, ein Hypochonder der Pflichterfüllung, und bis auf seine Handschrift war alles an ihm fest und stark. In Athen würde ihn das Scherbengericht in die Verbannung geschickt haben. In Rom hätte ihm der Imperator durch den Zenturionen die Wahl der Todesart freistellen lassen. Hierzulande zuckte man die Achseln über ihn, und als man ihn glücklich aus der Luft gelächelt hatte, da waren Tausende, welche ihn mit Vergnügen einen Halunken nannten, ohne ihn zu kennen. Und Hunderte, welche ihn kannten, glaubten, sehr milde zu sein, wenn sie ihn einen Narren hießen. Aus meinen frühesten Kinderjahren habe ich eine Erinnerung an nächtliche Schritte, die das Gemach neben meiner Kammer durchmaßen von Mitternacht bis zu der Morgendämmerung. Da ging mein Vater, welchen seine hohe, ernste Lebensgöttin, die sehr wohlgeborene Dame Gerechtigkeit, nicht schlafen ließ, welchem die Arbeit des Tages zu seinem Lager folgte, um ihn immer von Neuem von demselben aufzujagen. Am Tage saß er in Eisen gerüstet zu Gericht, und seine Starrheit gehörte zu ihm wie der Panzer zum Kriegsmann. Natürlich machte er sich nach den verschiedensten Seiten hin missliebig, und das Schlimmste für ihn ist gewesen, dass er längst über seinen kleinen Staat hinausgewachsen war und seine Ansichten nicht verhehlte. Er hatte sich als Abgeordneter sehr verhasst gemacht, aber so recht individuell wurde der Hass erst nach jener Kriegsgerichtssitzung, von welcher der Leutnant soeben Bericht gab. In derselben und infolge derselben zerfiel er gänzlich mit einer gewissen Partei, welche von diesem Augenblick kein Mittel scheute, ihm überall die Wurzeln abzugraben. Kränkungen, Zurücksetzungen, Verleumdungen folgten einander in ununterbrochener Reihe. Man benutzte eine langwierige Krankheit, in welche er verfiel, um während derselben ihn überall zu verdrängen, sogar aus dem Vertrauen seiner eigensten Gesinnungsgenossen, und als er von seinem Bett wieder aufstand, begegneten ihm selbst die, welche sonst im öffentlichen Leben treu an seiner Seite standen, mit Kälte und Zurückhaltung. Es woben Meisterhände das Netz, in welchem man ihn fing, und als man zuletzt die Flucht eines seiner Subalternen benützte, um ihn selber der Missverwaltung, der Restsetzung und dergleichen anzuklagen, da war das Kunststück vollendet, das Messer dem Opfer in aller Höflichkeit vor die Füße geworfen und das Hausfehleisen für alle Zeit zu Boden gelegt. Ich bin der Sohn dieses Hauses. Ha, welch ein fader, hohlköpfiger, eitler Gesell ich meiner Zeit war. Sie wissen davon zu sagen, nicht wahr, Kind? Wir trugen den bunten Rock mit den goldenen Schnüren nicht umsonst. Es waren lustige Tage und wir fühlten uns recht wohl in ihnen. Ach, Hagebucher, den schlimmsten Widersacher hatte der Vater in seinem eigenen Hause. Von frühester Jugend an war ich ein Rebell gegen seinen Ernst und seine Strenge und habe das Meinige voll aufgetan, ihm das Leben zu verdüstern, und die Mutter büßte mit, was mein leichtes Blut täglich verschuldete. Soldat wurde ich natürlich gegen den Willen des Alten, aber das nichtige Wesen passte in einer anderen Bart gerade so gut zu meinem Charakter wie zu dem des Leutnants dort. Wir waren wie die Mücken an einem warmen Sommertage, nur nicht so harmlos. Ein ganzer Schwarm Mädchen und Junggesellen umtanzten wir den wilden Prinzen, und die Mädchen taugten fast noch weniger als wir. Sie haben Gelegenheit gehabt, Hagebucher, die schöne Frau von Glimmern danach zu fragen, und sie wird Ihnen die Antwort sicherlich nicht schuldig geblieben sein. Nicola, Nicola, ich sage Ihnen, Don Leonardo, es gibt keinen Namen in der Welt außer dem meiner Mutter, welcher mich grimmiger wirkte. Nicola von Einstein. Leutnant, Sie haben doch recht, wir wollen die Rechnung abschließen und einen recht roten Strich durch das Debet des Herrn von Glimmern ziehen. Hallali, alle Hunde auf das Fell und alle Messer in das Herz des Schuftes. Ach, wie man sich immer von Neuem so unnötigerweise aufregt. Sie war auch eine klingende Schelle, diese meine schöne Nicola Hagebucher, und ihre Erziehung hatte sie wahrhaftig zu nichts anderem machen können. Meine arme, arme Nicola, wir begegneten einander in dem Mückentanze und nahmen unser Teil von dieser Seifenblasenexistenz, welche man rund um uns her Leben nannte. Wir gingen im ironischen Menuettschritt umeinander herum und scherzten frivol die schönsten Stunden der Jugend hinweg. Wir vertändelten unsere besten Gefühle und schlugen all unser Gold in zwei kurzen Sommern zu der allerschlechtesten Scheidemünze. Sogar über meine Mutter lachte ich und nannte sie eine liebe, gute Törin, wenn sie das hervorkehrte, was ich ihre verjährte Taschenbücher-Sentimentalität nannte. Meine Mutter litt tausend Schmerzen um uns, kummervoll sah sie auf das frivole Spiel, aber auch sie konnte uns nicht vor uns selber retten. Sie wusste besser als Nikola Einstein selbst, was Nikola Einstein wert sei, und nannte sie ihr Kind, ihre liebe Tochter. Oh, Fluch, Fluch! Heute noch klopfe ich mich häufig mit der Frage an die Stirn, weshalb reichtet ihr euch nicht in einer vernünftigen Minute die Hände und sprachet genug der Albernheiten? Es war so wenig nötig, um uns beide zu anständigen Menschen zu machen. Ein Hauch, ein Blick, der Klang einer Glocke an einem stillen Abend hätte genügt, um uns für alle Ewigkeiten zusammenzuführen. Und nun ist sie die Baronin Glimmern, das Weib des feigen Mörders, des Betrügers, und ich bin der verwilderte, störrige Landstreicher, der Mann ohne Heimat, ohne Ehre, ohne Namen. Der tolle Tierhändler und Tierbändiger Cornelius van der Moog, und ein altes Weib ist sie mittlerweile auch geworden. Und das ist das Beste von der Geschichte, nicht wahr, Leutnant? Denn was sollte aus uns werden, wenn der Zeiger nicht rückte auf dem Ziffernblatt? Sicher rückt er, und wer Geduld hat und es erlebt, wird die Stunde für manch einen Wunsch und manch ein Geschäft schlagen hören, murrte der Alte. Der Herr van der Moog aber ergriff den Afrikaner an einem Knopfe, deutete auf den Leutnant der Strafkompanie und rief: »Sehen Sie, Hagewucher, das ist ein glücklicher Mann. Wie er da steht und wartet, wie er im rechten Moment zuschlagen wird, ohne Zaudern und jegliche Rührung. Er begrub seine Kinder und geduldete sich. Manch liebes langes Jahr bewies er große Geduld. Doch nun wird er zupacken, mit beiden Händen, ohne Erbarmen. Doris hieß die Kleine, welche mit dem Sekretär meines Vaters versprochen war. Es ist ein hübscher Name, Hagewucher, ein Schäfername, und mein Freund Friedrich von Glimmern glaubte, seinen Schäferroman ohne alle Gefahr, oder was ihm noch lieber gewesen wäre, ohne alles außergewöhnliche Aufsehen spielen zu können. Der Papa Kind saß zu Wallenburg und ritt seine Taugenichtse zusammen. Der arme Adolf stand hier in der Stadt in Reih und Glieden. Man konnte mit Recht erwarten, dass er sich ruhig verhalte. Doris lernte die bekannte feine Bildung, und der Herr von Glimmern hätte ihr mit Vergnügen allen Vorschub dabei geleistet. Pfui Teufel, wie nüchtern ist das Leben geworden! Das Mädchen war ehrlich und der junge Mensch, der alberne Schreiber, parierte nicht Ordre. Aber auch die beiden unseligen Tröpfe gönnten einander nicht das rechte Wort, sondern dachten selbstverständlich das Schlechteste voneinander, bis die Katastrophe im Kasernenhof zu Wallenburg die Wahrheit an den Tag brachte. »Ho, Leutnant, vielleicht wär's doch komfortabler für alle Parteien gewesen, wenn ihr dieser Wahrheit freien Lauf gelassen hättet. Die Ohren aber klangen euch ebenso sehr wie das Herz. Na, einem Burschen wie ihr seid, soll man seinen Weg lassen, und wenn er seine Toten mit allem Anstand begräbt, ihm nicht dazwischenheulen. Er verscharrt seinen Grimm nicht mit in der Grube.« »Das tut er nicht«, sagte der Leutnant. »Er weiß, was sich schickt, und ruft nicht die ganze Welt zu Hilfe, um zu verrichten, was er mit Geduld, Akkuratesse und gutem Willen allein besorgen kann. Es ist so viel Geschrei unter den Menschen, und wer's vermag über sich, der soll seinen Gram mit keinem Ekel vermengen. Oh, wären Sie, als das Dach über Ihrem Kopfe einstürzte, Herr von Fehleisen, zu mir gekommen, statt wie blind und toll in die weite Welt zu laufen, wir hätten Sie gewiss noch gerettet für ein recht erträgliches Dasein.« »Vielleicht, ja, vielleicht«, murmelte Viktor mit einem Seufzer, fiel jedoch sogleich wieder in den alten Ton und rief mit Lachen: Wir sind eben nicht alle aus demselben sonderbaren Metall gegossen wie Sie, tapferer Leutnant. Jetzt lassen Sie mich meine Geschichte zu Ende bringen. Das wird dem Herrn Hagebucher mehr als alles andere beweisen, wie sehr Ihre Anschauungsweise vorzuziehen ist. Auf die Katastrophe zu Wallenburg folgte bald die Katastrophe in meines Vaters Hause, und ich fand keine Kraft in mir, wie ein Mann zu denken und zu handeln. Der Faustschlag traf eine hohle Stirn, und damit ist alles gesagt. Ich floh gleich einem Feigling vor dem Geschrei der Menschen, vor dem Gespenst der verlorenen Ehre, vor den Blicken und dem Achselzucken meiner Kameraden, vor den Knöpfen meiner Uniform. Nicht der stolze, tote Vater, sondern das, was die Leute über ihn, über uns sagten, jagte mich hinaus. Gleich einem Wahnsinnigen riss ich die Mutter mit mir fort, aus ihrem Hause, von der blutigen Leiche des Gatten hinaus in die Winternacht, um sie auf der Landstraße zu verlassen. Es war ein kindisches, tierisches Scheuwerden, eine Panik, wie sie nur über die Schwachen im Geist kommt. Niemals rannte ein Maulesel bei einer Estampede toller in die Prärie. Wo ich ruhig, tapfer und kalt wie Eis hätte sein sollen, da zersplitterte das bisschen Verstand und Überlegung in 100 Stückchen wie ein Spiegel unter einem Steinwurf. Ich verließ meine Mutter und fing erst einige 100 Meilen weiter südwärts an, soweit es möglich war, zur Besinnung zu kommen. Eine schöne Besinnung, die Besinnung eines Pavians, welcher die Peitsche von seinem Wärter bekam. Ein Gemisch aus Scham, Wut und Tücke. So ging ich mit einer Kolonne der französischen Fremdenlegion von Toulon aus nach der Krim und kaufte dem Korporal Cornelius van der Moog im Militärspital zu Pera seinen Taufschein ab. Ich war dann in Kleinasien mit den Polen, wurde ein Jäger und ein Händler mit wilden Tieren, kam bis hinunter gen Abu Telfan im Tumurkiland, um den Siebenschläfer Leonard Hagebucher aus seiner Höhle im Königreich Darfur zu erlösen, und sitze jetzt hier auf dem Bette des Leutnants Kind, um demselben Hagebucher meine Historie vorzutragen. Ich bin ein gesunder Lump, der nötigenfalls viel Geld verdient, weiter nichts. Aber es gibt noch viel größere Lumpen, und einen davon gedenken der Leutnant und ich in den nächsten Tagen vom Baum zu holen. Zweimal kroch ich im Laufe der letzten 5 Jahre auf allen Vieren um die Katzenmühle und sah die alte Frau und sah auch die schöne Nicola, aber der Schakal zeigte das struppige Fell und den geifernden Rachen nicht. Er heulte leise in der Ferne und verkroch sich, ehe man im Lager auf seine Gegenwart aufmerksam wurde. »Das haben Sie über sich gewonnen?« rief Leonard, der bis jetzt stumm unter den wechselndsten Empfindungen zwischen Empörung und Mitleid schwankend der wilden Selbstanklage zugehört hatte. »Wahrlich, das zeugt mehr für Sie als alles, was Sie sonst zu Ihrer Entschuldigung sagen könnten.« »Ich sage es aber nicht zu meiner Entschuldigung«, rief Viktor Fehleisen. »Es war Feigheit und Trotz, nichts anderes. Ich fürchtete die alte Frau, ich schämte mich vor der einstigen Geliebten und ich hielt es nicht der Mühe wert, die Auferstehung des Jünglings von Nein zu spielen und dadurch den Frieden jener Hütte zu zerstören.« »Das ist eine Lüge, Herr von Fehleisen«, rief jetzt Hagebucher zornig. »Spielen Sie nicht den Wahnsinnigen, nachdem Sie so lange in Wahrheit und Wirklichkeit dem Tollhause zu eigen waren. Wen wollen Sie täuschen, Sie, der sich den Kopf an so manchen Realitäten zerstieß? Um Ihrer Mutter willen sollen Sie sich nicht schlechter machen, als Sie sind, und da Sie jetzt von Neuem heimkehrten, um die arge Verknotung so manches traurigen Geschickes zu lösen, so sollen Sie sich und uns diese Aufgabe nicht erschweren.« »Zu welchem Zwecke haben Sie mich gerufen, Herr Leutnant Kind?« fragte der Herr van der Moog. »Um zu schlagen und zu töten«, sagte der Leutnant, und der andere wendete sich wieder an Hagebucher. »Wenn Sie das eine Lösung nennen, benissimo. 10 Jahre hindurch hat der Alte schätzbares Material zusammengetragen. Fragen Sie ihn, ob er die Benutzung desselben noch länger zu verschieben gedenkt.« »Ich denke nicht«, sprach der Leutnant. »Ich habe die Papiere in schicklicher Ordnung und kann morgen damit in aller Form vor fürstlichem Kriminalamt auftreten, um das Weitere zu veranlassen.« »Was für Papiere«, rief Hagebucher in atemloser Spannung, und der Leutnant zog aus der Brusttasche eine rote, abgenutzte Feldwebelbrieftasche, rückte mit Bedacht die Lampe auf dem Tische zurecht und breitete daneben stumm aus, was er seine Dokumente nannte. Es waren meistens Quittungen und Gegenquittungen, Baurechnungen, Lieferungsverträge für den Haushalt der Prinzess Marianne. Ein Teil dieser Papiere bestand in Kopien, die von ungeübter Hand angefertigt waren. Ein Teil trug aber auch die eigenhändige Unterschrift des Freiherrn Friedrich von Glimmern, und schon das dritte Blatt wog so schwer in der Hand Leonards, dass er es niederlegte und die Faust darauf. »Der Fälscher, der Betrüger! Oh, Nicola, Nicola! Um Gottes Willen, Leutnant, wie sind Sie zu diesen entsetzlichen Zeugnissen und Beweisen der schamlosesten Felonie gelangt?« »Durch Adretité und konstantes, treuliches Aufmerksam auf die Wege und Gänge des Herrn Barons. Es steckt manch ein guter alter Kamerad aus der Kaserne in dem Dienst der Herrschaften, sei es als Verrechner oder Forstgehülfe, als Aufseher oder als Portier und sonstiger Diener. Da fliegt einem eine Feder vor der Nase auf und man folgt ihr, und sie bringt zu Geheimnissen, die einem merkwürdig in die Augen stechen. Eine kuriose Welt. An einem Spinnenfaden ist nichts gelegen, aber dreht man denselben genug zusammen, so wird man einen tüchtigen Strick zu allerhand nutzbarem Gebrauch bekommen. Weshalb war der Exzellenz so viel darum zu tun, das bettelarme Fräulein von Einstein zu erfreien? Ist sie nicht immer da der Liebling der Prinzess Marianne gewesen? Und hat nicht der Herr von Glimmern den ganzen Haushalt ihrer Hoheit durch seine Hände laufen lassen? Eine recht kuriose Welt, Herr Hagebucher. Ich habe das Rechnen gelernt, weil ich es in meiner früheren Charge als Feldwebel sehr nötig hatte, und ich habe gerechnet die ganzen letzten Jahre hindurch. Zuallererst fand ich einen kleinen Bruch, der nicht aufging, nun aber sind Tausende und Tausende daraus geworden. Da liegen die Rechnungen und sie stimmen, soweit die Sache mein Lebensglück und das des Herrn Leutnant von Fehleisen anbetrifft. Was die andere Partie dagegen einzuwenden hat, das wollen wir morgen hören und danach das Buch meinetwegen und der Toten wegen zuklappen. Was der Herr Viktor dann tun wird, das weiß ich nicht. Aber der Leutnant Kind, der wird in Geduld den letzten Zapfenstreich erwarten. Das Leben ist ein Ekelding für einen Menschen, der nichts mehr vor der Hand hat, der das Alte abtat und nichts Neues mehr vornehmen kann. Ende von Abschnitt 16, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 28. Mai 2024.